Franz Jurica war Kunsttischlerlehrling und Mitglied der SAJ, der Sozialistischen Arbeiterjugend. Ab 1930 machte er bei einer gut organisierten Wehrsportgruppe in Ottakring mit. Fast 30% der jungen Wehrsportler waren arbeitslos. Im Herbst 1933 haben wir eine Rede von Otto Bauer im Arbeiterheim gehört. Der Wehrsport hat dort Saalschutz gehabt. Wir sind links und rechts gestanden und ich ganz nah beim Otto Bauer. Es war eine Rede, in der er eben gesagt hat, dass es so nicht mehr weitergehen kann und es nicht mehr weitergehen wird. Ich erinnere mich noch an seinen Schlusssatz. Und wenn die Regierung noch einen kleinen Schritt weitergeht, dann werden wir Russisch sprechen. Tosender Applaus. Wir haben das wirklich für bare Münze genommen, zumindest wir Wehrsportler schon, die Jungen. Die haben das Gefühl gehabt, es steht bevor und es wird wahrscheinlich zu einem Kampf kommen. So war die Stimmung. Wir haben nicht abgewogen. Es hat uns genügt, dass er das gesagt hat. Die Leute haben ein Vertrauen gehabt in die Menschen, in die Parteiführung. Das waren die Menschen, die es schaffen werden und denen man vollständig vertrauen kann. Am Vormittag des 12. Februar war ich in St. Leithen im Jugendheim, um mit ein paar Genossen zu sprechen. Mittags wollte ich nach Hause gehen und anschließend in unser Bereitschaftslokal. Ich bin auf die Straße hinaus. Ecke Wilhelminenstraße war eine große Uhr. Die Uhr stand. Ich war der Meinung, es müsste schon viel später sein. Dann haben wir die Straßenbahn gesehen, das 46er steht. Wir haben jemanden gefragt, was ist denn los? Sagt er, wisst ihr es nicht, gestreikt wird, Generalstreik. Ich bin gleich nach Hause gelaufen, hab den Rucksack geholt. Das war in der Vorschrift. Wenn es soweit ist, nichts mitnehmen außer dem Rucksack. Mit dem Rucksack bin ich in das Bereitschaftslokal gelaufen. Dort waren bereits Wehrsportler versammelt. Sind also Kuriere unterwegs gewesen und haben die Leute mobilisiert, soweit sie zu Hause waren. Viele waren natürlich in der Arbeit, die haben wir erst später gefunden. Dann ist unser Kommandant zur Besprechung ins Arbeiterheim gegangen, gleich nebenan, in die Klausgasse. Um 14 Uhr ist er von der Besprechung zurückgekommen. Wir waren inzwischen ca. 40 Wehrsportler. Ein großer Teil hat noch gefehlt. Es war aber nicht anders zu erwarten. Er sagte, wir müssen ein Kommando zur Alarmabteilung des Schutzbundes schicken, zur Verstärkung. Er hat 8 oder 10 Mann von uns Wehrsportlern ausgewählt. Mit dieser Gruppe bin ich zum Fritz Thuma gegangen. Er hat gesagt, kommt hinauf in meine Wohnung, aber unauffällig. Wir sind schon langsam in Abständen zu seiner Wohnung gegangen, am Richard-Wagner-Platz, im ersten Stock. Man konnte gut auf die Straße sehen. Wir haben gewartet. Dann sind die Burschen von der Alarmabteilung gekommen, waren auch 8 oder 10 Leute. Die kleine Wohnung war überfüllt. Ich kann schwer schätzen, wie viele wir überhaupt waren. Dann ist die Polizei die Hasnerstraße heraufmarschiert. Eine Kompanie, bewaffnet, Karabiner und Stahlhelme, schwarze Mäntel, wintermäßig. Es war ja noch kalt, es war Februar. Sie sind heraufmarschiert zur Panikengasse, zur Polizeiwachstube. Wahrscheinlich haben sie befürchtet, dass die Wachstube gestürmt wird. Wir sind sehr nervös geworden. Frauen haben uns in ihren Einkaufstaschen Handgranaten und Schmiervasen gebracht. Das waren sehr primitive Handgranaten und um sie zur Explosion zu bringen, benötigte man eine Streichholzschachtel. Oben ragte ein Docht heraus mit einem Kopf wie ein Streichholz, aber in der Größe einer Erbse. Wir haben uns jeder 2 in den Sack gesteckt und verzweifelt nach Streichhölzern gesucht. Die Frauen haben uns auch die Zündholzschachteln besorgt. Wir haben weiter gewartet. Nach einer Weile hat es geheißen, einer nach dem anderen soll losgehen, aber möglichst unauffällig. Als erster ist der Tumor weg und alle 10 Sekunden der nächste ihm folgend in die nächste Gasse hinauf, in die Heimerlegasse. Wir sind kaum ums Eck gebogen, haben wir den Tumor schon gesehen, gleich beim zweiten Haus, mit einem Stahlhelm auf und einem mächtigen Revolver, einen uralten Trommler, den er ausgegraben hatte. Mit dem ist er dagestanden, hat herumgefuchtelt, »Hinein, tummelt euch, holt euch Gewehre!« Es war ein altes Haus, ein Altbau. Da sind wir hineingestürzt zum Keller und der Keller war zugesperrt. Von Gewehren keine Rede. Der Fritzl Thuma war nervös, der ist herumgehüpft, ist hinuntergekommen, aber was ist? Der Keller war zu, der Hausmeister hat die Schlüssel. Der Hausmeister war natürlich nicht zu finden. Jetzt hat er mit dem gewaltigen Revolver das Schloss durchgeschossen. Das Kellerabteil haben wir noch aufbrechen müssen und fanden die Kisten mit den Gewehren. Die waren eingegraben, aber bloß mit einer dünnen Schicht bedeckt. Wir haben die Gewehre herausgezogen, jeder hat sich einen Karabiner geschnappt. Noch dazu waren die Gewehre mit Wachsfolie umwickelt. Jeder hat sich noch 2 Magazine in die Tasche gesteckt. Alles hat schnell gehen müssen und auf der Straße hat es bereits eine Ansammlung gegeben. Die Leute waren unheimlich neugierig, alle haben geschaut, was da los ist. Auf einmal hat einer geschrien, »Polizei ist im Anmarsch!« Die Nervosität ist noch ärger geworden. Im Haustor habe ich immer noch gewickelt, damit ich das aufbekomme. Mit Mühe und Not habe ich im Laufen das Magazin ins Gewehr hineingeschoben und raus auf die Straße. Wir sind bis zur Kopfstraße gelaufen. Wie wir ums Eck kommen, ich war so im hinteren Teil der Gruppe, ist vorne schon geschossen worden. Die Polizei ist die Kopfstraße heruntermarschiert, über die ganze Straße in Ketten formiert und die Gewehre im Anschlag. Es war wahrscheinlich so, und das war unser Glück, dass die genauso überrascht waren wie wir, weil die hätten uns glatt über den Haufen schießen können. Es ist zu einer unregelmäßigen Schießerei gekommen, wir haben im Laufen geschossen, ohne Ziel, eben auf das Ganze da vor uns. Dann ist aber schon gezielter geschossen worden und wir haben uns hinter Bäumen verschanzt. Die Polizisten sind auch auseinandergespritzt, ein paar von ihnen sind umgefallen, es hat schon ein paar Treffer gegeben. Auf einmal haben sie sich zurückgezogen, fluchtartig, haben die mitgeschleppt, die gelegen sind, und sind zur Panikengasse geflohen, gleich ums Eck. Der Vorteil, den wir hatten, war vorbei, denn wenn wir ums Eck gekommen wären, wären wir im Schussfeld der Polizeiwachstube gewesen. Das haben wir nicht riskieren können. Wir sind bis zur Panikengasse vorgeschwärmt, aber wie wir gesehen haben, was sich dort tut, was dort für Polizei ist, haben wir uns in einen Gemeindebau zwischen Gangelbauergasse, Heimerlegasse und Kopfstraße zurückgezogen. Bei den Toren haben wir Posten aufgestellt und Fritzl Thumer hat einige auf das Dach hinaufgeschickt. Geht's rauf aufs Dach und passt auf, die Radetzky-Kaserne liegt gerade gegenüber in der Herbststraße. Das ist die nächste Querstraße, die parallel zur Kopfstraße läuft. Passt von dort her auf. Was wir machen sollten, habe ich nicht gewusst, denn auf das Dach der Kaserne zu schießen war Blödsinn. Wir haben kein Maschinengewehr gehabt. Das Maschinengewehr war angeblich nicht greifbar, das war ja das Problem. Sonst hätten wir die Wachstube unter MG-Feuer genommen. Das haben wir aber in dem Moment nicht gehabt, das hat nicht geklappt. Dann habe ich gehört, dass bei uns zwei Leute fehlen. Wir haben zwei Tote gehabt, die auf der Straße gefallen sind. Wir sind also auf dem Dach oben gewesen. Auf einmal ist von der Radetzky-Kaserne geschossen worden. Die haben Scharfschützen postiert und waren anders ausgerüstet als wir, die haben auch getroffen. Der Fritzl Thumer hat einen Schuss in die Hüfte gekriegt. Wir haben ihn vom Dachboden heruntergetragen, er war bei Bewusstsein, die ganze Seite war aufgerissen, der Mantel zerfetzt, alles war blutig. Wir wollten ihn in eine Wohnung hinlegen, wir konnten ihn doch nicht auf die Erde im Hof legen. Die Leute haben uns nicht aufgemacht, wir haben gepumpert. Endlich hat sich einer gefunden und hat gesagt, bringt's ihn zu mir. Aber wir haben bei vielen Wohnungen angeklopft und die haben uns nicht aufgemacht. Er hat uns die Weisung gegeben, abzuwarten. Aufs Dach sind wir nicht mehr hinaufgegangen, das wäre sinnlos gewesen. Es ist finster geworden, wir haben die Schießerei vom Arbeiterheim gehört. Dieses ist nicht weit entfernt und wir hörten dazwischen Maschinengewehrfeuer. Wir wollten mit denen Verbindung aufnehmen und haben den Franzl Meier hingeschickt. An ihn kann ich mich noch gut erinnern. Er ist nämlich nach 45 vom Bezirk Baden Landtagsabgeordneter in Niederösterreich geworden und auch Parteisekretär des Bezirks. Den haben wir losgeschickt, aber er ist zurückgekommen und hat gesagt, da kommt man nicht durch. Die Panikengasse kann man nicht überqueren, die ist gesperrt. Die Polizei steht auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind unsere Barrikaden und wenn man dahin will, muss man bei der Polizeilinie durch und das geht nicht. Wir haben weiter gewartet, es wurde Nacht. Nach Mitternacht haben wir Artillerieschüsse gehört, ganz in der Nähe, und gewusst, das muss beim Arbeiterheim sein. Im Morgengrauen hat das Artilleriefeuer nachgelassen. Dann ist einer mit einem Befehl vom Thumer gekommen, er war bei Bewusstsein und ist in der Wohnung gelegen. Denn keiner hat gewusst, was man machen sollte. Keiner hat gewusst, wie es aussieht, wo man hin soll. Wir saßen in einer Mausefalle. Wenn es hell wird, dann wird ganz bestimmt die Polizei kommen. Die Verteidiger des Otterkringer Arbeiterheims haben sich in der Früh zurückgezogen. Vom Wehrsport und von der SAJ waren Barrikaden gebaut worden. Es waren welche in der Kreitnergasse unten, dann in der Hasnerstraße, eine oben in der Kopfstraße und noch weiter zurück eine zweite in der Kopfstraße, soviel ich weiß, waren vier Barrikaden. Um dieselbe Zeit, wie die das Arbeiterheim geräumt haben, sind auch wir aus dem Gemeindebau raus, solange es noch dunkel war. Wir haben sonst keinen Schutz gehabt und von der Kaserne hätte man uns unter Beschuss nehmen können. Die Straße ist frei dargelegen. Irgendwie ist es uns gelungen, wegzukommen. Wir sind über Privathäuser bei den Fenstern hinaus. Die Gewehre haben wir im Keller zusammengestellt. Es war sinnlos, sie zu verstecken. Wir haben gewusst, der Bau wird nachher komplett durchsucht. Die werden sie sowieso finden. Das war am 13. Februar morgens. Jetzt hat jeder auf eigene Faust versucht, durchzukommen. Der Peppi Dangl und die anderen sind alle verhaftet worden, auch Fritzl Thumer. Ich weiß nicht warum, die sind einfach nach Hause gegangen und sind zu Hause verhaftet worden. Ich bin natürlich nicht mehr nach Hause gegangen und habe im Garten bei meinem Vater am Satzberg geschlafen. Es hat eigentlich niemand gewusst, dass er überhaupt einen Garten dort hat. Mein Vater hat großes Verständnis für die Sache gezeigt. Er hat nicht viel geredet, nur gefragt, ob ich etwas bei mir habe, was die Polizei interessiert. Einen Revolver habe ich noch gehabt. Den habe ich von zu Hause mitgenommen. Er hat gesagt, gib her, den lasse ich verschwinden, und hat den Revolver vergraben. Ich bin von einem Quartier zum anderen gezogen, von einer Hand in die andere, bis es schließlich im ganzen Bezirk brenzlig war. Der Fredl Raab wurde freigelassen und hat die informieren lassen, die der Polizei bekannt wurden. Mir hat er die Nachricht zukommen lassen, am besten du gehst vorläufig in die Tschechoslowakei. Wenn sich die Lage beruhigt hat, kommst du wieder nach Hause.